Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nicht noch ein Marvel-Podcast. Und heute reden wir über X-Men 2. Und da ich das für mich alleine machen will, sind meine besten Freunde wieder mit mir im Call. Einmal der Jürgen. Servus, hallo. Und der Markus, hallo. Hallo. Hi. Wisst ihr noch, wann ihr den zum ersten Mal gesehen habt? Bei mir war es TV, eindeutig. Ja, bei mir auch. Jo. Ja. Gilt als für viele Leute als der beste X-Men-Film von allen. Wir werden sehen. Storytechnisch gehe ich damit. Regie führte wieder Bryan Singer. Schauspieler sind dieselben wie im ersten, nur halt diesmal neu dazu kam Brian Cox als William Stryker. William Stryker kam erstes Mal vor 1982 in X-Men God Loves, Man Kills. Er war maßgeblich beteiligt an Weapon X, ist im Prinzip der Vater, in Anführungsstrichen, von Wolverine. Der Schauspieler selber ist bekannt aus Manhunter, Braveheart und Tödliche Weihnachten. Tödliche Weihnachten, was ein bescheuerter Film. Alan Cummings als Nightcrawler oder auch Kurt Wagner. Erstmals aus dem Münchner Zirkus. Richtig. Erstmals 1975 in Giant Size X-Men. Alan Cummings ist bekannt aus GoldenEye und Hinterm Mond gleich links. GoldenEye war dieser Typ, der immer mit dem Stift geklickt hat, der war super. Und Hintermund gleich links war dieser eine Verrückte. Das war eine coole Serie, die erinnern wir noch dran. Und Aaron Stanford als Pyro, ist bekannt als Pyro, das ist seine erste große Rolle gewesen. Pyro kam erstmal vor in Uncanny X-Men 141 von 1981. Dann haben wir noch Sean Ashmore als Iceman. Sean Ashmore ist vielen Leuten bekannt aus Fringe, also Fringe. Oder The Rookie jetzt und halt auch aus X-Men. Iceman kam zuerst und aus, vor. Und als Hauptcharakter in irgendeinem Xbox-Spiel, wo mir der Name gerade nicht einfällt. Quantum Break. Ja, genau da. Quantum Break war das. Und Iceman kam zum ersten Mal vor in X-Men 1 1963. Ja, aber der kam doch auch schon im vorigen Teil vor, oder nicht? Ja, in die Comics kam er zum ersten Mal vor. Ja, ja, aber er kam ja auch, aber ich meine, der Schauspieler mit der Rolle kam ja auch schon im ersten Film. Ja, ja, ist auch im ersten X-Men, ist er auch dadurch bekannt geworden, richtig, ja. Dann haben wir Lady Deathstroke, Lady Deathstrike, Kelly Hugh, die ist bekannt aus The Scorpion King und Phineas and Ferb, da ist eine Sprechrolle. Deathstrike kam zum ersten Mal vor in Daredevil 197. Und die zweite Version von Kitty Pryde, diesmal gespielt von Katie Stewart Kitty Pryde kam in einer minimal größeren Rolle als im vorigen Teil. Ja, sie ist nicht nur durch die Wand gelaufen, sondern diesmal ist sie durch die Wand gelaufen und durch den Boden. Durch die Decke und mehrere Wände, genau. Yay! Und durch einen Typen. Und durch einen Typen, richtig. Und Kitty Pryde kam zum ersten Mal vorhin an, kann die X-Men 129 im Jahr 1980. Der Film startet direkt mit Captain Picard Narration und weiteren PS2-Titel-Crawls. Es ist immer noch schön, wie sie sich dabei behalten. Es ist immer noch aus wie ein PlayStation 2-Game, finde ich absolut großartig. Der Angriff von Nightcrawler auf das Weiße Haus und den Präsidenten ist die beste Szene im Film. Meines Erachtens. Ist generell die beste Nightcrawler-Szene in allen X-Men-Filmen. 100%, ja. Weil sie einfach das ist das einzige Mal in allem, wo er vorkommt, wo er einfach mal zeigt, wofür der fucking Nightcrawler eigentlich, wozu er eigentlich fähig ist. Wie er da ganz alleine das ganze Weiße Haus auseinander nimmt. Wohlgemerkt, das ist die einzig gute Szene mit ihm, weil ansonsten macht er im Film so gut wie nichts außer teleportieren. Das war's. Aber was das halt bleibt leider. Er hat auch ein paar interessante Gespräche, wie ich finde. Aber es bleibt in der gesamten Laufbahn, die er hat in X-Men leider so. Ja, das ist sein leider. Höhepunkt. Wir steigen mit seinem Höhepunkt ein. Das ist der Höhepunkt, ja. Kostümeffekte, Actions, alles super. Oh, hi, Logan. Er ist auf der Suche nach Antworten und ändert pro Szene seine Haare. Du merkst eindeutig, das wurde später gefilmt, weil die angeklebten Koteletten richtig scheiße aussahen. Und die Workout-Routine, er hat sie sich nochmal viel breiter trainiert für den Teil. Richtig, ja, genau, ja. Er ist aber nicht mehr oberkörperfrei in dem Ding. Sehr interessant. Ja, weil Logan's, wahrscheinlich wollte er sich nicht dehydrieren. Ja, Logan zu Wolf-Gesicht-Überleitung war sehr schön. Was ein geiler Schnitt, sehr wunderbar. Mutantenklassenfahrt im Museum. Wo ich denke, ihr lasst die ins Museum? Okay. Das heißt also, es gibt, die Leute wissen, dass es euch gibt, aber auch irgendwie nicht. Es ist alles sind ja als normales Schüler der Schule für Hochbegabte von Charles Xavier eigentlich dahin. Ja, es ist alles sehr verwirrend. Jean hat einen Anfall. Sie hätte die Spannerkammer nicht nutzen sollen. Ja. Ach, böse Jean. Ja, in dem Fall habe ich mir nur so gesagt, zum Glück war Scott da, um sie zu beruhigen. Richtig, ja. Rock und... nicht so beruhigen. Rock und Friends machen Unfug oder auch Pyro ist ein Arsch. Ja, gleich in seiner ersten Szene wird etabliert, dass er ein Arschloch ist. Guck mal, Pyro ist ein Arschloch. Erstens macht er ständig Klick, Klick, Klick, Klick mit seinem Zippo. Und dann das ist das Schlimmste von allen, dass sie die ganze Zeit mit seinem scheiß Feuerzeug rumklicken muss. Ja, das ist echt übel. Ha. Wheels hält die Menschen an. Das kann er komischerweise nur hier. Oder das komischerweise kann er das auch nur da einmal. Er muss abgelevelt haben, das ist ein neuer Trick, glaube ich. Es ist das Knight Rider Gadget. Ja, irgendwie die Knight Rider Kraft. Der kann das nur in dem Film, weil am Ende vom Film macht das ja auch nochmal. Ja, nicht nur das, er hätte es aber so oft machen sollen. Er hätte es so oft, wäre das nützlich. Er hätte es schon im ersten Teil machen sollen, wo die ganzen Polizisten um Erik rumgestanden sind. Das ist jetzt aber auch nicht wichtig. Ah, ist so bescheuert. Oh, hi Striker, der Bösewicht die Woche. Striker an sich ist. Der im Deutschen heutzutage sehr verwirrenderweise den Synchronsprecher von Nick Fury hat. Die Stimme auch genauso angelegt ist wie bei Nick Fury. Ich meine, das konnte er damals nicht wissen, wo er es eingesprochen hat, um Gottes Willen. Ja, das stimmt, ja. Aber heutzutage ist es natürlich sehr schwer, dann nicht an Nick Fury zu denken. Also das mir ging es diesmal tatsächlich beim Gucken genauso. Egal, was er gesagt hat, ich hatte immer Nick Fury im Kopf. Ja, ich habe es auf Englisch geguckt, weil ich wollte die englischen Dialoge haben. Wobei ich dann immer noch sagen muss, Storm lernt um Himmels Willen Schauspieler. Jesus Christ. Es ist halt traurig, das haben wir schon im letzten Film, es ist so, eigentlich kann ja Halle Berry schauspielern, aber irgendwie scheint die da einfach nur ihre Zeilen runterreden zu wollen. Es ist übel. Die Schule hat einen Jet, ich meine, das ist Amerika, normal. Sie wurde normal, nicht dafür bezahlt, zu schauspielern, sondern da zu sein. Ja, richtig. Und ein viel zu enges Top zu tragen, damit man die Möpse in dem Teil jetzt besser sieht. Das stimmt. Und die Perücke ist besser, habe ich mir auch aufgefallen. Die Schule hat einen Jet. Ich meine, es sind die USA, also ist normal, würde ich sagen. Haben sie ihre Schule keinen Der Jet? Der ist bestimmt gesponsert worden oder von irgendwem geschenkt. Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Wo zur Hölle hat Charles das Geld für sowas? Wo hat er das her? Ja, Fördergelder für Schulen. Also das ist, so ist es ja nicht. Aber weißt du, wie viele Schulen der angemeldet hat? Ja, vermutlich, ja. Ja, was brauchen sie denn dieses Jahr noch? Also wir brauchen neue Radiergummis, neue Kreide und Jetfuel. Jetfuel? Ja, Jetfuel. Wofür? Das ist das wichtige Schulmaterial. Das brauchen wir. Das ist für den Chemieunterricht. Das ist für die Chemieunterricht. Ist ganz. Also ich habe tatsächlich, die Begründung ist ganz einfach. Wofür brauchen Sie ein Jetfuel? Ganz einfach, wir haben dieses Jahr unser Schulgebäude nicht in die Luft gesprengt. Und da wir es ansonsten die Fördergelder verlieren, kaufen wir uns ein Jetski. Richtig. Wohlgemerkt, das Ding ist auf dem Basketballplatz. Stell dir vor, irgendwelche Leute wollen nachts Basketball spielen, das Ding fliegt los. Ah! Ich habe wieder zwei Kinder verloren. Sowas aber auch. Wir brauchen wieder einen neuen Timmy. Wir brauchen wieder einen neuen Timmy, ja genau. Logan ist wieder da und wird direkt eingespannt, damit die anderen Leute irgendwo hingehen können, weil es gibt irgendwie nur vier Lehrer. Er wird ja gar nicht gefragt. Es ist gut, dass du da bist. Wir brauchen einen Babysitter. Ja, es gibt nämlich nur vier Lehrer auf dieser verdammten Schule und kein Personal. Keine, haben wir ja auch schon im ersten Teil gemerkt. Ja, das ganze Geld ist für Jetfuel draufgegangen, haben wir doch gerade geklärt. Stimmt, ja. Ja, und außerdem, welcher Erwachsene gibt denn da Preis, dass er ein Mutant ist? Und Kostüme, ganz wichtig. Die Kostüme, die sind ja auch, gehen ja auch öfters kaputt. Die bieten halt so viel mehr Schutz als ihre normale Kleidung. Ja, richtig. Bescheuert. Absolut bescheuert. Aber Hauptsache, er flirte direkt erstmal wieder. Mit Jean. Wobei ich sagen muss, noch diese extreme Intensity zwischen eben Rogue und Iceman gehabt. Ja. Also, dass sie gerade nichts anderes wollen als einfach nur vögeln, aber es einfach nicht können. Es wär ein ziemlich harter Trip, ehrlich gesagt. Mhm. Die saugt dich leer. Das beste Verhütungsmittel, was sie hat. Ja, aber hallo. Die saugt dich leer und das nicht nur einmal. Ja. Eric wird unter Drogen gesetzt und von Striker befragt. Das war krass, dieses. Ich war so beeindruckt mal wieder. Ich meine, es ist Sir Ian McKellen, aber wie er das spielt. Ja, absolut. Wie er unter Drogen gesetzt wird und dann so mit diesen blutunterlaufenden Augen zu ihm hochguckt. Und denkst da merkst du aber auch, heilige Scheiße. da merkst du aber auch, Stryker ist ein guter Bösewicht, vor allem auch dieser du willst ihn hassen, das hat der Schauspieler super gemacht, aber auch der Schauspieler, der den Wachmann gespielt hat, den hasst du einfach. Weil er das so perfekt gespielt hat. Ja, weil er das so gut gespielt hat. Absolut. Ja, weil er so wirklich diese Drecksack-Aura einfach hat. Ja, das hat er perfekt gespielt, auf jeden Fall. Absolut, ja. Mystique ist immer noch der Senator. Ja. Der Senator Kelly. Richtig. Der Senator Kelly, richtig. Verschafft sich Zugang zu Daten und deckt Strikers Machenschaften auf, während Musik Amok läuft. Ist euch das aufgefallen? Sie guckt nur auf Daten, die Musik. So, okay. Irgendwie musst du ja Spannung reinbringen in Daten. Anscheinend sehr wichtig. Ja, wäre die Mission Impossible Musik lieber gewesen. Düm, düm, düm, düm, düm, düm, düm, düm, düm, düm. Wenn sie selber gesungen hätte. Mystik, Mystik, Mystik. Ich breche die Daten ein. Computer sind niemals so gut in diesem Zeitraum. Vor allem, dass der Drucker einwandfrei funktioniert, ist das Schlimmste an Continuity, die es gibt. Erstens das und zweitens, dass alle Sachen so schnell laden. Vergiss es, der Computer bräuchte schon 30 Minuten, um aufzufahren. Der ist von Anfang der 2000er, der hätte die Daten niemals so schnell geladen. Vor allem diese Grafik, die da hochgeladen wird. Ja? Da merkst du mal, das ist eine Comicbuchverfilmung, ist alles unrealistisch. Ist generell einfach ein Hollywood-Film, das hast du ja in jedem Film gehabt. Ja, ja. Storm und Jean finden Kurt Wagner in guten. In der Kirche, ja. Ja. Ich mag Kurt Wagner. Relativ gutes Deutsch hat er gesprochen, eigentlich. Es ging. Es war akzentmäßig, ja. Ach so, aber hat er die Gebete auf Deutsch gesagt? Er hat die Gebete auf Deutsch gesagt. Er hat auch dieses Verschwinden Sie aus der Kirche. Das hat er alles auf Deutsch gesagt. Kurt Wagner ist ja eigentlich auch ein Deutscher. Ja, ja, klar. Wie gesagt, der kommt ja aus München. Da wird er nicht müde, das zu erwähnen. Und gut, das haben sie im Deutschen nicht gemacht. Sie haben ihn einfach Deutsch sprechen lassen, was ich auch gut finde. Ja, sonst hätte er ja Schweizerisch Deutsch gesprochen. Ja, oder einen schwedischen Akzent, was sie auch schwedischen gerne in Hollywood Akzent machen. Gehabt, ja. Auf jeden Fall. Ich finde ihn total fantastisch. Gerade seine Ausstrahlung ist ganz großartig. Diese Gottesfürchtigkeit bringt nochmal so eine ganz eigene Dynamik in den Charakter. Ja. Dass er halt weil er so viel Angst vor den Menschen hatte, dass er sich halt in den Glauben geflüchtet hat. Richtig. Und dass er glaubt, Gott bestraft ihn oder Gott testet ihn oder so. Das ist halt sehr cool gemacht, finde ich. Ganz, ganz großartig, muss ich sagen. Ja. Weil das zeigt auch die positive Seite mal am Glauben, weil der Glaube wird ja gerne mal eigentlich nur für Tempelritter oder sonst irgendwas hergenommen. Mhm, und hier ist der Glaube einfach nur da, um zu zeigen, hey, ihm gibt der Glaube einfach Hoffnung. Ja. Ja. Er gibt Stabilität. Kurt Wagner die Kraft, einfach weiterzumachen. Also genau das, wofür Religion eigentlich da ist. Richtig, genau. Logan träumt wieder von X-Men Origins. Keine Angst, Logan, wir kommen noch dazu. Wir kommen noch dazu. Kein Stress. Der beste X-Men-Film von allen. Überhaupt, ja. Soda Kaltpust-Trick von Super, hätte ich auch gern. Das ist für mich die zweitbeste Szene nach der Nightcrawler-Einstieg. Ja. Einfach nur. Ja, da oben müsst ihr. Ja, wir haben kein Bier. Das ist eine Schule. Nee, habt ihr Bier? Das ist eine Schule. Heißt das Nein? Aber da oben müsste halt eine Limo drin sein. Dann holt ihr die Limo raus, was übrigens eine Dr. Pepper Glasflasche ist. Frechheit, dass wir das nicht hier in Deutschland haben. Ah, gerade so. Und er so, ohne auch nur ein Wort zu sagen, ihm die warme Limo gibt's. Und er auch sofort weiß, ich weiß schon. Was fehlt hier noch, Markus? Eine Szene, die zuvor kam, die hat mir gefehlt, was ich viel cooler finde als den Cold Blow. Ist mit den Augen umschalten. Und dass er da durchgesäppt hat, und ich habe mich ernsthaft gefragt, guckt der da Deep Space Nine? Weil es ist ja kurz einmal so eine Sci-Fi-Serie. Ich habe nicht erkannt, ob das Deep Space Nine ist oder ob das einfach nur random irgendein Raumschiff war. Bryan Singer hat Nemesis gemacht. Vermutlich war es eine Szene daraus. Mm. Und Nemesis war kein guter Film. Nemesis war absolut kein guter Film. Er hatte mitgespielt. Stimmt, ja, da war was. Nemesis war kein guter Film. Das war kein guter Star Trek. Der war absolut furchtbar. Stryker ist also pissed, weil der Professor seinen Sohn nicht helfen konnte. Und deswegen macht er sich jetzt, ja, die, nicht, mein Sohn da, nicht ist auf die Art, auf der er wollte, dass seinem Sohn geholfen wird. Richtig, ja, er wollte, dass das eigentlich das unterdrückt oder dass er ihn heilt, aber er hat gesagt, nein, ich, warum soll ich ihn heilen? Ja, du kannst eine Mutation nicht rückgängig machen. Ja. Charles und Eric werden eingeschläfert und Scott, der wohlgemerkt der Anführer von den X-Men, wird einfach K.O. geschlagen. Und danach ist Scott auch weg für eine Stunde. Eigentlich kommt er nur zum Finale zurück, damit er halt Jean dann betrauern kann. Eigentlich ist er nur dafür zurück. Aber was sich Scott da geben muss, ist halt einfach, er wurde komplett überrascht und der neue Charakter, also hier die mit den die auch Adamantium im Körper hat und auch Heilungskräfte anscheinend hat. Ja. Die muss anders ja eingeführt werden, als dass sie stark ist. Man muss ja zeigen, dass sie stark ist. Ja, aber warum. Da finde ich Scott einen guten Gradmesser, weil Scott ist ja, weiß Gott, nicht schwach. Nein, ja. Scott ist mein Gott nicht schwach. Nein, absolut nicht. Aber er ist der Anführer der X-Men eigentlich. Und deswegen ist es ja. Dieses. Aber komm, sie besteht auch aus Adamantium. Sie ist heftig. Also, so wie die mit ihren Fingern knackt. Wie stark sie ist. So wie die mit ihren Fingern knackt, besteht ja aus Legostein. Klick, klick, klick, klick, klick. So wie sie Scott angeschaut hat, wundert es mich nicht, dass der die nächste Stunde von dem Film nicht mehr auftaucht. Sie will auch ein Goodie haben für das, dass sie hier eingebrochen ist. Das war bestimmt abgesprochen. Ja, aber okay, ich breche dafür nicht ein. Was aber auf der gleichen Seite lame ist, du hast zwei der mächtigsten Mutanten auf dem ganzen Planeten. Richtig. Und die werden einfach durch ein bisschen Schlafgas weggeschickt. Ja, ich muss tatsächlich sagen, bei fucking Charles Xavier. Bei Xavier verstehe ich es nicht. Wenn du dir noch im letzten Film anschaust, wie er aus diesem kleinen Auto raus die zwei Statisten neben Magneto einfach gebrainwashed hat. Das hätte der auch über diese Gummiwand hingekriegt. Ja. Weil Gummi, ja, da kann Magneto nichts machen. Aber du willst mir nicht sagen, dass Xaviers Kräfte von Gummi geblockt werden. Es ist völlig was wir dabei aber gerade so ganz leicht übergangen haben, ist halt das Gespräch zwischen eben Eric und Charles. Stimmt, ja. Wo sich ganz langsam, so ganz langsam die Tension aufbaut. Ja. Weil er kommt erstmal zu Eric rein und die unterhält sich halt so wie immer. Eric halt so ein bisschen überheblich, aber mit Respekt vor Charles. Und dann, ja, was weißt du darüber? Nur das aus der Zeitung. Was willst du denn eigentlich von mir? Ich war hier. Ja, und dann ja, ist genau. Ja, also, und dann der Moment, wo es kippt, wo er sagt, was hast du getan? Und wo sich dann sofort alles zuspitzt. Und dann hier halt Scott ganz schnell überwältigt wird, weil er damit nicht rechnen konnte. Ich finde, der Überraschungseffekt ist in Ordnung, dass er da einfach überrumpelt wurde. Wobei es dann auch. Er hat ja das Problem, dass er seine Kräfte immer. Er muss ja immer erstmal die Finger an die Brille das Visier. Kriegen. Genau, ja. Er muss das Visier öffnen. Wobei es auch sehr, sehr gut ist, weil es dann direkt in einer der besseren Szenen übergeht, und zwar als das Striker-Einsatzteam über die Schule herfällt. Eine der geilsten so Szenen, allein gut, der Anfang. Wie Wolverine berserk geht. Und er hat es ja schon gehört, bevor es alle anderen mitgekriegt haben. Und dieser erste Typ, der da reinkommt, wie er mit Iceman noch geredet hat und dann prügelt er den nieder. Und was ich so geil fand, dieser Schrei, der parallel so gut dazu gepasst hat. Ja. Wie der andere mit seiner MP rumballert. Du meinst diesen Sirenenschrei? Ja. Richtig, ja. Wie die MP rumballert, er mit dem Sirenenschrei. Das war sehr, sehr gut, ja. Und es gab eine Szene, ich bin vor Lachen, auch wenn sie nicht komisch ist. Ich muss es leider sagen, ich bin aber vor Lachen zusammengebrochen. Ich bin so vor Lachen zusammengebrochen, wo dieser halbnackte, ich habe den Heldennamen leider nicht im Kopf. Kolossus, nicht Kolossus. Ja, Kolossus. Nicht Kolossus, Kolossus. Aber ich bin so abgebrochen, weil ich musste die ganze Zeit an Deadpool und die dummen Sprüche von Kolossus denken. Ja, wie er da reinkommt und ich musste, im Kopf habe ich gedacht, wie er dieses SWAT-Team anschaut. Ein, zwei Momente. Mehr braucht es nicht, ein Teil zu sein. Das Problem ist erstens, es ist nicht Russian Kolossus. Es ist nicht Kolossus. Es ist überhaupt nicht Kolossus, weil Kolossus kann sich nicht in den Menschen zurückverwandeln. Ja, Kolossus ist so, wie er ist. Deswegen heißt er so. Versteht ihr wenn du diese Assoziation aus Deadpool auf einmal drin hast, du kannst die Szene nicht mehr ernst nehmen, weil der auch halbnackt da rumsteht. Und ich wollte den Typ die ganze Zeit einfach nur anflirten. Die einzige Frage, die ich mir gestellt habe, der ist ein Schüler von der Schule. Wie alt soll der eigentlich sein? 36. Er ist, weil ich würde behaupten, er ist der Trainee. Typen. Ja. Er ist der Trainee. Also er ist der Lehrer der Zukunft. Nee, der Aufpasser der Zukunft. Das sind ja keine Lehrer, haben sie ja nicht. Die haben ja nur Aufpasser da drin, anscheinend. Dann ist er der Aufpasser. Deswegen gibt ja Wolverine auch die Kleine, die er hat, ihm mit. Und er sagt ja, ich kann dir helfen. Und er so, helf ihnen. Ja, also dann macht er. Also überlässt eigentlich ihm dann halt so, übergibt ihm die Verantwortung über die anderen. Was auf der einen Seite ist das ganz cool, auf der anderen Seite, die siehst du nie wieder. Alle weg. Habt ihr euch mal gefragt, in der Szene, was wäre passiert, wenn Rogue sich einfach ausgezogen hätte und ohnmächtig machen hat lassen? Die hätten die nicht mitnehmen können. Ah, die hätten vermutlich schon irgendwie drauf geachtet oder so. Keine Ahnung, wer weiß. Wissen die, welche Fähigkeiten die haben? Vermutlich nicht. Sehr geil fand ich, wie gesagt, Wolverine geht berserk in dem Ding, bringt halt Leute um. Kein einziger Tropfen Blut. Außer auf Wolverine. Es war so dumm. Es war so schade. Gleichzeitig ist es so cool, aber gleichzeitig ist es so lame. Da hast du aber auch so das erste Mal so richtig den Berserker-Modus von ihm gesehen, wenn er rumschreit. Ja, aber es war so cool. Aber praktisch, aber dass er auch so dieses lame Unterhemd anhat, damit seine Muskeln auch schön angespannt sind. Richtig, ja. Und wie er halt dann nur diesen einen, das was Stefan gemeint hat, er hat diesen einen Spritzer Blut irgendwie auf seinem Hemd oder der Schulter. Ja. Und nichts sonst. Nirgendwo. Ja, müsste Blut überströmt so sein. Natürlich müsste er das sein. Aber ist, so mal, ist er PG-12 wahrscheinlich. Und der ist 12. Da gibt es keinen. Cool ist die Szene mit Stryker, wenn Stryker und Wolverine sich gegenüberstehen. Das war sehr, sehr geil. Ja. Gänsehaut. Das war halt einfach, cool. Wie Wolverine sofort weiß, wer der ist wichtig. Der ist wichtig. Und er fällt ja sogar seine Krallen zurück, weil er in dem Moment so erschüttert ist. Also, den kenne ich. Obwohl er Erinnerungslücken hat, dann merkst du halt, und das finde ich, haben sie sehr gut gemacht, dass Erinnerung, das, was dein Gehirn macht, nicht alles ist. Ja. Sehr schön, dass auch dann Iceman ihn rettet mit dieser Eiswand, wo du denkst, das kannst du. Was für eine Wand? Ja. Das machst du auch nur ein einziges Mal. Okay, cool, nice. Anscheinend ist er jetzt erschöpft und kann kein Eis mehr machen. Das ist sehr schön. Dann, wo sie das Auto klauen, fand ich super. Das ist das Auto von Cyclops. Aha, und kann er mit seiner Kralle, was komplett unrealistisch ist, das Auto starten. Alles klar, super. Und ganz wichtig, und ich habe mich kaputt gelacht, Backstreet Boys Cameo. Und genau der Song, der am Anfang von Deadpool 3 läuft. Ich so, das ist der Grund, warum dieser Song da läuft. Das muss der Grund sein. Ja, das kann nicht sein, dass das ausgerechnet Bye Bye ist. Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, das ist die Anlehnung, die sie gemacht haben. Definitiv. Ja, ich glaube auch. Weil das ist, glaube ich, die richtige Anlehnung gewesen in Deadpool 3. Ich habe so lachen müssen. Ah, super. Sonst wäre es eigentlich ein zu krasser Zufall. Ja. Stryker dafür, dass er, also man merkt, er ist ein Militärtyp, der hat mehr geschafft als Eric in den letzten Filmen. Und zwar, dass er sich Zugang zur Spannerkammer verschafft. Ist ja nicht so, dass er nicht weiß, wo der ist. Er hat ihm ja geholfen, Cerebro zu bauen. Richtig. Aber Magneto will ja eigentlich so den psychologischen Sieg über Charles, weil er könnte ihn jederzeit angreifen. Er könnte die Schule jederzeit angreifen. Ja. Solange er Metall hat, kann kaum jemand was gegen ihn tun. Das sehen wir in der späteren Szene. Aber es ist ja irre. Man muss ja auch sagen, Magneto wäre jetzt auch bereit, die nötigen Dinge zu machen. Also Magneto scheißt sich ja da wirklich nichts, auch Leute umzubringen. Nein. Und er würde gegen Charles in 100% der Fälle gewinnen, richtig, weil Charles nicht bereit ist, Magneto aufzugeben. Er könnte seinen Rollstuhl hochheben und ihn reinfalten und fertig. Die Sache hätte sich damit erledigt, aber es macht es halt nicht, weil er ihn halt immer noch vermisst und da ist immer noch sein Bestes. Aber das machen beide. Aber die beiden sind ja am Ende des Tages trotzdem irgendwo beste Freunde, fast Brüder. Ja, richtig. Und das merkst du so. Deshalb will halt Eric nicht den Sieg mit Gewalt, weil das hätte er, wie du schon richtig sagst, das hätte er jederzeit tun können. Aber es ist halt, er will ihn halt anders besiegen. Er will halt, so wie Charles ihm die Augen öffnen will, will er andersrum eben Charles die Augen öffnen, dass sie eigentlich keine Wahl haben, dass sie sich schon längst im Krieg befinden und so weiter. Ja, richtig. Was er mit Stryker eigentlich ganz gut hinkriegt, weil du merkst den Hass von Eric Maxe dadurch immer mehr, was ich gut finde. Haben sie gut gemacht. Mystique verabreicht. Ja. Nee, du merkst halt einfach so, er hält sich halt immer weniger zurück und auch wenn er die ganze Zeit als sympathischer Kerl dargestellt wird, weil das eben Sir Ian McKellen ist und der das einfach diese warme Ausstrahlung trotzdem hat, Ja. Dass er trotzdem ein ganz klarer Radikalist ist. Richtig. Ja. Mystique verabreicht dem Wachmann, der den Olin Eric verprügelt hat, etwas Metall. Ein bisschen Eisen kann ja nie schaden, ne? Ist ja ganz gut. Obwohl das Ausbruchsvorbereitung. Eigentlich, ja, obwohl das eigentlich komplett blödsinnig ist. Wo ich mir aber auf der anderen Seite auch denke, so, ich weiß, er war betrunken und ich weiß, er ist ein Wichser, aber dass ihm das nicht eine Sekunde komisch vorkam, dass diese hübsche Frau ihn jetzt sofort will. Männer, das ist normal. Wir sind dumm. Weißt du doch. Also, wenn er entsprechend lang nicht rangelassen wurde und je nachdem, wie viel besoffen er an dem Abend schon war, Stefan hat's gesagt. Ja. Primitive Instinkte, aber irgendwie, mir hat da irgendwie noch ganz kleiner Zwischenschritt gefehlt. Vielleicht noch ein, zwei Sätze hin und her oder so. Was mir ein bisschen gefehlt hat, und das ist wieder so ein Element, das sich in X-Men in den Filmen durchzieht. Ich hab's letztes Mal bei Charles Xavier und seinen Sicherheitsvorkehrungen schon bemängelt. Das werden wir jetzt hier dann auch bald haben, weil diese Vorrichtung, in der Magneto eingesperrt ist, sie achten explizit darauf, dass kein Metall oder sowas bei Magneto ist, da reinkommt, aber es gibt keinen fucking Metalldetektor. Doch. Er wurde ja gescannt und der Wachmann wurde keinen gescannt. Keinen guten Metalldetektor. Pass auf, und beim Scan macht's ganz kurz blip. Und der so, hä? Ach, da war nix. Ja, Idiots. Das ist dieses Prinzip. Welchen Scanner nehmen wir? Nehmen wir den für $500,000 oder den für $50,000? Wir nehmen den für 50.000 tut's. Wir nehmen den für 25 Euro bei Temu. Können wir den für 50.000 nehmen und noch die Hälfte der Ersatzteile ausschlachten? Ja, genau. Charles macht's. Und dann siehst du halt mal ganz deutlich, was er eigentlich kann. Ja, vorher siehst du noch, Charles wacht, wird er gefangen genommen und wacht gegenüber von dem Sohn von Stryker auf. Wobei der Satz, please Charles, don't stand up, war schon gemein. Mm. Please Charles, don't stand up. War schon ziemlich fies. Der hat ja seinen Sohn zur Waffe gemacht, was so krass war. Ja, und er nimmt halt die Hirnflüssigkeit von ihm, ist halt das, womit er die Leute halt mit dieser Spritze beeinflusst. Ja, richtig. Der Wachmann hatte zu viel Eisen im Blut, ja. Wobei die Szene ist ziemlich cool, wo er sich da befreit mit diesen Bällen und durch die Gegend pfeffert. Nee, ich finde halt schon, das ist halt eine der krasseren Szenen, wie er einfach das Blut aus seinem Körper rauszieht. Ja. Also das Eisen meine, es aus ist seinem ist um Körper rauszieht. Es ist um den Typen, weiß Gott, nicht schade, ja, dass er stirbt, aber die Art und Weise war schon heftig. Im Miesertod. Wobei es dann... Und wie gesagt, du hast da gefühlt nur eine Eisenkugel und der befreit sich damit komplett. Das hast du... Da machst du diese Eisenkügelchen, feuert alles kaputt. Okay, cool, sie ziehen die Brücke zurück. Alles klar, kein Problem. Kein Stress. Er macht sich einen fliegenden Diskus. Und fliegt durch die Gegend. Alles klar. Kam da nicht eigentlich auch noch der Iceman-Home-Besuch? Ja, das kommt jetzt vor dem Ausbruch. Bobby und die Gang kommen... Ich dachte, der kam vorm Ausbruch. Ne? Ja, das kam davor. Bobby und die Gang kommen daheim an. Das ist immer so hin und her. Eine der für mich unnötigsten Szenen. Bobby erklärt seinen Eltern, dass er ein Mutant ist. Sie führt der Story auch nichts hinzu. Nee. Bobby erklärt seinen Eltern, dass er schwul ist. Ich meine, dass er ein Mutant ist. Sein Bruder ist nicht verrückt. Und das ist ja wohl die klischeehafteste Reaktion ever. Hast du nicht mal probiert, kein Mutant zu sein? Ist das so? Wie sehr willst du auf eine Coming-out-Szene anspielen? Jetzt mal ganz im Ernst. Der Bruder, also mal ganz ehrlich, ich verstehe diese Reaktion von diesem Bruder nicht, auch wenn er seinen Bruder hasst. Gehen wir mal davon aus. Er hasst ihn nicht, er ist eifersüchtig. Absolut. Aber selbst das... Es gibt keinen Grund, die Polizei zu rufen. Die haben ihn ja nur wirklich nichts getan, sie stehen ja alle ruhig da. Ja. Außer natürlich Pyro mit seinen Rumgeklicke, aber sonst... Und wir sind jetzt auch noch nicht in der Gesellschaft da so angsterfüllt, dass alle wirklich... panisch und... Das kommt ja eigentlich alles erst im nächsten Teil. Ja, richtig. Das kommt erst noch. Aber die Szene hat einen einzigen guten Gag, nämlich das ist Professor Logan. Und dann gucken sie erstmal, hast du dieses Muskelpaket in seinem Unterhemd? Ja, das ist der Professor. Ja, genau. Und was unterrichten sie? Kunst. Da habe ich doch lachen müssen. Ich meine, man braucht die Szene nicht, aber das war legit lustig. Dann das Gespräch, oder besser gesagt das Geflirte von Storm und Kurt, ist ein Easter Egg, weil in den Comics in einer anderen Zeitlinie haben die beiden Kinder und sind zusammen. Mhm. Deswegen dieses, naja, sie steht halt auf Blau. Was soll man machen? One time. Da ist aber auch so ein kleiner Moment, wo Halle Berry auch mal ein bisschen besser schauspielert. Ja, One Time da Blue und You Got Through. Da hatte sie Bock auf die Szene. Ja, der Bock auf den Blauen. Aber was ich halt einfach mag, ist einfach, dass er noch stärker charakterisiert wird. Dass er ja auch sagt, wie sagt er das? Die hatten alle Angst vor mir, aber sie taten mir nur leid, weil sie halt nicht alles sehen, weil du mit deinen ganzen Augen nicht alles sehen kannst. Richtig, ja. Also er hat einfach nur Mitleid mit den Menschen und er hasst sie nicht. Es ist. Und Storm halt einfach knallhart, ich hasse Menschen. Es ist die Szene am ersten Teil mit diesem Senator nur besser. Mhm, aber viel besser. Aber viel, viel besser. Vor allem ist die Perücke besser. Nee, aber es ist. Ja, aber Hass kann auch ein guter Katalysator sein. Nein, Hass führt zu gar nichts. Richtig. Die Polizei stürmt das Haus, legt die Messer weg. Ich würde ja, aber ich kann nicht. Und kriegt einen Kopfschuss. Ja, was habe ich da gesagt? Ich habe den ja mit meiner Freundin geguckt. Und so, die schießen sofort in den Kopf. So, amerikanischer Polizist. Ja, das ist ein amerikanischer Polizist. Sagt ihm auch so, ja, das sind Amis. Das ist normal. Das ist ganz normal. Und dann in dem Moment, wo keine große Person mehr da ist, rastet Pyro sofort aus. Ja. Hey, ich bin der Schlimmere von allen. Ha! Kaum ist keine Respektsperson, war das Wort, was ich gesucht habe. Kaum ist keine Respektsperson mehr da, weil er hatte wahrscheinlich einfach zu viel Schiss vor Logan gehabt. Ja. Und dann rastet er aber sofort aus. Ja, ihr kennt doch die Geschichten über die bösen Mutanten. Ich bin der Schlimmste von allen. Das siehst du aber auch, wo Logan wieder aufsteht und siehst, dass dieses Chaos, das er angerichtet hat, und sich umdreht und auf ihn guckt und er so, sorry. Aber drehst du mal? Hi. Aber was ich an der Szene mit Pyro dann trotzdem nicht verstanden habe, Logan hat nichts gemacht, nur seine Hände hochgenommen und ihm wird instant der Kopf in den Kopf geschossen. Ja, keiner schießt auf den. Pyro wirft einen kleinen Feuerball nach dem anderen und der braucht ja ewig, die Dinger zu schmeißen. Ja, und kein Mensch schießt auf die Leute. Und keiner schießt. Wir sind doch in Amerika, oder? Ich glaube, auch wenn es bei amerikanischen Polizisten an sich nicht so wäre, ist, glaube ich, die Message, dass das ja immer noch Kinder sind. Im Vergleich zu Logan, der ein erwachsener Mann ist. Das Kind da vorne schmeißt einen Feuerball, knallt ihn ab, dann fertig. Ich muss ihn aber nicht in den Kopf schießen. Ich denke, ich meine, es geht eigentlich einfach nur darum, dass er Chaos macht. Ja. Weil er der Böse ist, er ist ein Arsch. Ja, es soll eigentlich nur noch weiter etabliert werden, dass er eigentlich nicht zu den Guten gehört. Aber ich finde, die Szene ist hier echt schlecht aufgebaut, um ihn... Du hättest so viele andere Möglichkeiten. Sie wird doch schlecht aufgelöst, dass Rogue ihn einfach die Kräfte wegnimmt. Ja. Und es ist toll, wohlgemerkt, sein Feuer löscht. What? Ja. Aber was ich mag, und das ist so eine Szene, die ich bei Wolverine nie müde werde zu sehen, ist, wenn sich die Wunde schließt, der aufsteht und er dann erstmal mit den Nacken knackt. Ich werde nie müde, diese Szene zu sehen. Weil ja, Hugh Jackman absolut. Das immer so geil genervt guckt, dieses... Und dann knackt er und alle drei gucken so... Wobei ich mich frage, ist diese... Er hat mehrere Sachen gegen den Schädel gekriegt, vermutlich, ja. Aber eine Kugel knockt ihn aus? Das ist also... Das verstehe ich noch, muss ich sagen. Weil er hat ja dieses Adamantium-Skelett. Ja, und aber da kommt nichts allein durch. Da geht nichts durch. Da kann nichts durchgehen. Nein, aber allein der Aufprall. Du hast diese Geschwindigkeit und die Kraft, die sich auf einen Schlag anhält. Das heißt, die Kraft geht auf dieses ganze Metallskelett über. Und sein Hirn da drin ist ja nicht aus Adamantium. Das schlägt gegen den Schädel. Also und somit ist es verständlich, dass er kurz ausgenockt ist. Im Prinzip ist er war ja nicht lange ausgenockt. Das waren, keine Ahnung, lass es 2-3 Minuten gewesen sein. Ja. Also er stand ja mehr oder weniger sofort wieder. Sobald die Heilkräfte da waren, stand er ja sofort wieder. Der hat halt quasi eine kleine Gehirnerschütterung, die dann geheilt wurde. Hauen richtig. Die beiden ab. Es gibt ein ganz kurzes Psychoduell zwischen Jason und Picard. Fand ich sehr gut. Danach kommt der Jet und Jean und Storm holen die Leute ab und der Jet wird danach angegriffen. Und ja. Von der Air Force, ja. Von der Air Force, wo gemerkt, weil sie aus Versehen über eine Air Force-Basis fliegen. Das war eine Szene, die ist sinnlos. Sie fliegen über eine Air Force Basis. Sie werden jetzt angegriffen. Aber ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, Storm hat schon lange nichts mehr mit ihren Kräften gemacht, also brauchen wir eine Air Force Basis. Stimmt, ja. Keine Angst, wir bringen Storm hier, hatte bisher nur geredet. Wir bringen hier 2003 Tornado-Effekte. Let's go. Ich finde das aber nicht so fürchterlich gealtert. Das hätte sehr viel Spaß gemacht. Ist es nicht, aber es war dennoch so. Okay, why not? Ja, aber zeugen sie das trotzdem nicht aus. Die Tornados waren streng genommen für Düsenjäger viel zu langsam. Ja, absolut. Danach stürzt das Ding ab und sie werden gerettet von. Sie fallen quasi vorher. Magneto direkt in die Arme. Ja, fallen direkt in die Hände. Wann lernen diese Leute endlich fliegen? Wo ich mir so denke, wie plot-convenient ist es eigentlich, dass sie direkt bei ihm landen? Das ist aber schön, dass sie direkt da seid. Wohlgemerkt, was ich. Eine der Szenen, die ich übrigens völlig bescheuert finde, war, als Nightcrawler Marie gerettet hat. Diese Szene ergibt keinen Sinn. Also weil er weiß ich nicht, wohin er springt. Ich würde nur eine Sache noch gern zu den Tornados sagen. Warum theoretisch kann er ja aus dem Fenster rausschauen? Also es ist rein theoretisch ja, aber dennoch ergibt es keinen Sinn, wohin er springt. Er sieht es ja eigentlich nicht, weil er saß in dem Ding fest. Ja, was also sagst du, Markus? Ein Ding würde ich noch zu den Tornados sagen, weil ich es mir einfach aufgeschrieben habe. Ja. Das sind zig Tornados und der Typ kommt mit seinem Fallschirm davon. Ist aufgefallen? Durch den Tornado durch und dann alles nochmal. Aber er wird von dem ganzen Wind, den die Tornados, das ist ja immer noch mehr als einer um ihn rum, wird er null mitgenommen. Der gleitet einfach gerade nach unten. Ja, Storm ist halt so mächtig, dass sie das steuern konnte. Richtig, sie ist so mächtig, dass sie das steuern kann und macht es auch nie wieder im Film. Ja, richtig. Weil die Mutantenkraft ist aufgebraucht. Das ist wie, als ob du in dem Videospiel irgendwann diese Leiste aufbaust. Mana-Balken ist leer. Dein Ultimativ-Balken abbaust. Und I'm out of MP. Nein, ihr Limit-Break ist zu Ende. Verdammt, die Limit-Leiste. Ja, du hast ja Jean Grey, die ja eigentlich die mächtigste Mutantin, wo gibt es. Aber sie schafft es nicht mal, zwei Raketen abzuhalten. Sie macht nichts in dem Film, gar nichts. Außer in die Kamera gucken und so aussieht, als ob sie gleich einen ziehen lassen muss. Das Kacken. Die ganze Zeit. Fürchte. Einer der stärksten X-Men, absolut vergeudet. Und dann dieses bescheuerte, wir müssen herausfinden, wo es ist. Ach, ich habe da kein Problem, ich weiß, wie wir da hinkommen. Und dann Logan, ach, wegen mir. Ach, Logan, alles dreht sich nicht um dich. Habt ihr mal die Poster gesehen? Von den Filmen? Nein, vor allem die ganze Anlage. Das ist eigentlich eine einzige Wolverine-Sache. Die ganze Anlage. Stryker ist einer der Hauptbösewichte von Wolverine. Ja, hundertprozentig. Also tu nicht so mit diesen. Ja, es ging diesmal um Cerebro und so weiter. Aber trotzdem, es geht immer nur um Logan, weil Wolverine nun mal der beliebteste X-Men ist. Ja. Dann böse Jackman. Ja. Böser Logan flirtet einfach mit Jean und küsst sie einfach. Das war ein bisschen creepy. Es ist Logan. Ja, aber trotzdem. Das ja, war, der, okay. Er ist halt impulsiv. Also, das verstehe ich schon. Also, ja. Damit hat er ja eigentlich nur seine Gefühle noch mehr offenbart. Und ist ja nicht so, dass sie es nicht zu, sagen wir mal, zu 20% nicht trotzdem gewollt hätte. Ja, stimmt. Dann kommt der gute alte Mystique-Verkleidetrick, wo wir alle sofort wussten, ja, das ist Mystique, hundertprozentig. Er sagt nichts und sie guckt ihn komisch an. Und wobei das schon lustig geschauspielt wurde von Hugh Jackman. Er musste dann spielen, als ob er Mystique wäre. Wobei das schon ziemlich witzig war. Dennoch ist die Frau, wie gesagt, komplett OP. Wie sie aufgeflogen ist, Mystique. Ja. Du hast Jason, Eindruck bei mir hinterlassen. Ja. Mhm. Das war furchtbar. Das war eine furchtbar grauenhafte Szene. Oh! Ja, hey, du hast mich abgestochen. Nach und nach in alle verwandelt, wo ich mir so denke, ja, das hat jetzt mit Jean nicht geklappt, warum sollte es mit jemand anderem klappen? Diese Szene sollte, das ist kein Scheiß, es ist ein dämliches Hintergrundwissen, diese Szene gab es nur, um Halle Berry und Hugh Jackman in dieser Position zu sehen. Das ist der einzige Grund, warum es diese Szene gab und das war vertraglich so geregelt. Warum? Ich habe keine Ahnung. Aber es war so. Komplett bescheuert. Die Welt der Schauspielerei. Absolut dämlich. Dann haben wir Jason manipuliert Charles, was ich sehr interessant finde. Dass Charles, einer der mächtigsten Wesen überhaupt, kommt gegen den nicht an, finde ich ein bisschen weird. Ja, nee, der hat doch diesen Begrenzer auf dem Kopf. Ah ja, stimmt, von genau. Striker. Das ist der einzige Grund, warum Jason ihn überhaupt overwhelmen kann. Ja. Weil Charles hat diesen Begrenzer auf dem Schädel. Dann Gene gegen Scott, was im Prinzip ein kurzer Minifight war. Bah! Das war's. Yay. Storm und Kurt retten die Kinder, wobei die Kinder auch nur ganz kurz wieder vorkommen irgendwie. Dann auch ganz kurz wieder verschwinden. Das ging ja nur darum, damit das Team aufgesplittet wird. Richtig, ja. Deswegen findet und Logan auch mal ein bisschen Helden sein. Weißt du, die sitzen da dran, finden wir die Kinder auf jeden Fall. Und Logan so, ach fuck it. Geht einfach, ich hab keinen Bock auf die Kinder, ich suche jetzt meinen Geburtstag. Leck mich, Leute, ich geh nach Hause. Leck mich, Leute, ich geh zu meinem Papa. Striker. Ich will zu meiner Nemesis. Und dann kriegst du einen netten Fight gegen Death irgendwas, habe ich geschrieben. Ich habe mir den Jazz-Namen nicht merken können. Gegen Deathstrike. Ne? Kriegst du gegen Lady Deathstrike. Der die Adamantium Nägel hat. Lady Deathstrike ist in den Comics eine ewige Fehde zwischen den beiden. Brutales Gefeite, absolut. 2 Minuten Kampf und sie wird vollgepumpt mit flüssigem Adamantium. Dass aus irgendeinem Grund immer noch flüssig ist. Und aus irgendeinem Grund das wird aber, immer noch nein, funktioniert. Das erklärt er ja. Grund, das ist nicht irgendein Grund. Das wird Knight Rider Gadget mäßig kurz erklärt. Sie laufen ja doch an diesem flüssigen Topf vorbei. Ja, genau. Und dann sagt Striker, das einzige Problem an Adamantium ist, wenn es einmal flüssig ist, muss es in seiner flüssigen Form gehalten werden. Denn sobald es aushärtet, kriegst du es nicht mehr flüssig. Das erklärt er, das ist so Knight Rider Gadget-mäßig. Ja, vermutlich. Ich weiß nicht, wann er es erklärt, aber irgendwann, bevor der kurz Fight vor, kommt. Kurz vorm Kampf, kurz vorm Kampf. Ja, richtig, ja. Also, X-Men 2 ist irgendwie voller Knight Rider Gadgets. Ja, und tot durch zu viel Eisen im Blut mal wieder. Beziehungsweise Adamantium. Ja, ich mag auch, wie sie dann durch das Wasser runtersegelt. Klong. Die kannst du da rausholen und dir in den Garten stellen. Der Granatentrick von Charles war sehr brutal. Gut. Aber nur Klick, Granaten gezogen. Eric, nicht Charles. Das war von Eric, ja. Aber nur Klick, Granaten weg. Sehr gut. Ha, dann spielt Eric ein bisschen Tetris und bringt Charles dazu, anstatt alle Mutanten zu töten, die mit dem komischen Cerebro, was der Striker da selber gebaut hat, soll jetzt Charles alle Menschen töten. Okay. Nett, danke, Charles. Danke, Eric, für die. Eigentlich ist das komplett gegen Erics Ding, finde ich, was er da macht. Ja, so radikal ist er ja eigentlich nicht. So radikal ist er eigentlich nicht. Vor allem, er war als Kind in einem Konzentrationslager und weiß, was. Wie scheiße das ist, einfach random Leute zu töten. Er sagt so: Ja, töte einfach alle Menschen, passt schon. Aber man muss tatsächlich sagen, es passt nur insofern da rein, weil er halt als noch ein bisschen größerer Antagonist aufgebaut werden muss als Striker. Ja, weil er für Teil 3 aufgebaut werden muss. Was bleibt dir anderes übrig? Das ist der Grund, weil er für Teil 3 aufgebaut werden muss. Das ist der einzige Grund. Und wenn du nicht so ein radikales Element einbaust, dann ist halt Striker immer noch der Non-Plus-Ultra-Bösewicht in dem ganzen Film. Absolut, ja. Ist halt Logan, das Problem, dass das eben gegen den Eric ist, der seit dem ersten Teil aufgebaut wurde. Ja, genau, richtig, ja. Weil er will ja die Striker. Menschheit eigentlich verändern und nicht töten. Er will dafür sorgen, dass sie alle Mutanten werden. Weil er die Mutanten als den nächsten Evolutionsschritt ansieht. Ja, richtig. Und das ist auch radikal, aber ich bin bei euch, es passt nicht rein. Nur sie müssen es machen, damit er halt irgendwie noch für den nächsten Teil verwertbar ist. Sie müssen es machen, weil er dann für Teil 3 aufgebaut worden ist. Ja, richtig. Logan pinnt Striker an den Heli, was ich sehr gut pinnt im wahrsten Sinne des Wortes. Fand ich sehr gut. Wobei er hat er überlebt die Dinge in die Lunge oder in die Seite. Alles klar, okay. Ist Striker. Ist PG-12. Ist PG-12, stimmt, ja, er kann das, richtig, ja. Kurt, du musst mich teleportieren, aber ich kann nicht. Warum nicht? Weil ich nicht weiß, wohin ich teleportiere. Du hast Rogue aus einem fliegenden Flugzeug gerettet. Shut up. Mach einfach. Und es. Oh, wunderbar, es funktioniert. Yay. Jetzt wird's mal kurz extrem kalt. Ja, auch kein Problem. Ich bleibe hier. Warum bleibst du Der hat keinen Grund. Der hätte sich danach wieder rein teleportieren können. Er hätte sich wieder rein teleportieren können. Zweitens, erstens hätte den Professor direkt gleich mitnehmen können. Oder den anderen Dings einfach weg teleportieren können. Ja, alles klar, okay, gut. Es ergibt keinen Sinn. Tschüss, David! David hat einfach erschlagen. David erinnert mich, was witzigerweise, an das DLC aus Mass Effect 2, weil der heißt auch Jason, David. Meinst du? Jason. Weil der heißt David. Das erinnert mich genauso daran, dass dieser hochbegabte Junge genutzt wird, um so Maschinen anzutreiben. Kennst du noch das DLC aus Mass Effect 2? Ja, ja. Das erinnerte mich sehr stark an den Hieß Charakter. Es Overlord? Overlord hieß es, ja. Pyro ist jetzt böse, weil Baum. Weil Pyro die ganze Zeit schon böse war. Weil Eric einmal zu ihm gesagt hat, du bist ein Gott unter den Ameisen. Du bist ein Gott unter den Ameisen. Vergiss das, niemals. Das hat seinen Ständer so feuerrot werden lassen, weil er ist Pyro, dass er gesagt Flamme hat... Flamme an. Da hat er gesagt, Flamme an, ich komm mit. Sehr gut. Ah, wunderbar. Und dann kommen wir zum größten und dämlichsten Selbstopferung überhaupt. Jean opfert sich. Es ist so dumm. Szene macht Sinn. Nichts an der Szene macht Sinn. Es ist der einzige Grund, die einzige Möglichkeit. Wir haben Iceman, der die Welle von diesem kaputten Damm in Eis verwandeln könnte. Jean könnte den Jet nach oben heben mit ihren Kräften. Charles könnte den Jet nach oben heben mit seinen Kräften. Nein, Charles nicht, der war psychisch komplett ausgelaugt. Oder Jean könnte einfach... Was ich aber auch immer noch doof finde, dass Charles sich so hat fertig machen lassen. Ja, es ist... Es ergibt keinen Sinn. Ich finde es so schade, Charles wird so oft fertig gemacht und Magneto halt nie. So richtig. Ja. Also, es ist komplett sinnlos, dass sie sich da opfert. Es ist komplett schwachsinnig. Es ist nur dafür gemacht, wie gesagt, auch hier, nie Nightcrawler, Eric, auch nur Metall hol sie, rein. Schnell. Sie lässt mich ja nicht. Ich habe mir tatsächlich was notiert zu dem Satz, den sie sagt, weil sie sagt ja, es ist die einzige Möglichkeit. Ich behaupte, sie haben im Synchro-Studio den zweiten Teil des Satzes vergessen. Es ist die einzige Möglichkeit, Dark Phoenix zu werden. Nein, es ist die einzige Möglichkeit, das Ding hier kurz anzuhalten, damit Cyclops mit seinem Laser das Ding spalten kann, weil es Cyclops mit einem Ewigkeiten Laser in seinen Augen. Das wäre ohne Möglichkeit. Ja, du musst aber sehen, wie hart sie auf ihre Fähigkeiten auf einmal aus ihr rausbrechen. Ja, diese vorher nie hatte. Und es ist auch wieder Vorbereitung dafür, dass sie komplett hohl dreht und machtbesessen wird. Und zu Dark Phoenix wird halt leider, ja. Weil ansonsten macht die Szene keinen Sinn, weil, wie du sagtest, es gibt so viele Mutanten in diesem Jetski, die was hätten tun können. Ja. Dann kommt die noch bescheuertere Szene, wo die in dem Weißen Haus auftauchen und den Präsidenten bedrohen, obwohl sie ihn natürlich nicht bedrohen. Soll das eine Drohung sein? Das ist keine Drohung. Gruselige Musik. Storm macht ihre Storm-Magie. Und nein, wir bedrohen sie nicht. Habe ich dann auch zu meiner Freundin gesagt, ich wünsche auch, dass ich so jeden meiner Sätze so mit einem Blitz zu Ende gehen lasse, um meine Meinung so ein bisschen zu pointieren. Ja, absolut keine Drohung. Nope, deswegen sind auch so viele Mutanten hier, die sie bedrohen. Ich meine natürlich, wir zeigen ihnen, dass Wolverine sieht ja überhaupt nicht bedrohlich aus. Nein, und vor allem Herr Storm President, nicht mit ihren, weißen Augen. Ja, genau. Herr Präsident, ich habe meine Armee mitgebracht, um ihm zu zeigen, dass wir in Frieden kommen. Wie lange hat Nightcrawler gebraucht, um ihn wegzuteleportieren? Weil er muss ja jeden einzeln wegteleportieren. Das geht ja nicht einmal. Er muss ja jedes Mal einzeln jemanden wegteleportieren. Saß dann Charles an der Bände so, ja. <Da-da-da>. Könnten Sie kurz 15 Minuten warten? Wir sind gleich ja. weg. Es ist so dumm. Die kommen und gehen eigentlich wie Batman. es ist so bekloppt. Es ist so bescheuert. Warum hat sie den Jet verlassen? Weil Drehbuch. Es ist so. Jeans Abschiedsworte klingen wie Star Trek Text. Erklär mir bitte, warum das klingt wie das Ende von Star Trek. Unendliche Weiten, Mutanten. Es ist genau dasselbe. Sie redet genau dasselbe. Es ist Katastrophe. Und außer Stark, Dark Phoenix Foreshadowing. Nein, es ist. Nee. Nee. Also, wo du dann diese Dark Phoenix-Dings in dem Wasser gesehen hast. So, oh nein! Wir versauen zum ersten Mal die Dark Phoenix-Saga. Oh! Goddammit. Da nimmt das Grauen seinen Anfang. Da nimmt das Grauen seinen Lauf. Richtig, ja. Also, das war X-Men 2. Für mich persönlich. Sage ich, er ist auf derselben Stufe wie der erste Teil. Er ist nicht gut. Er ist einfach nicht gut. Er hat wieder zu viele Plottinger, die tausendfach aufgeknubbelt werden, aber nie zu Ende geführt werden. Schauspielleistung ist in vielerlei Hinsicht besser, ja, aber auch nicht sonderlich besser. Ich mag Stryker, er ist ein guter Bösewicht. Er ist immerhin besser als der Plan, den Magneto hatte. Dennoch, es ist viel zu viel auf einmal und der ging ewig. Der Film ging ewig. Der ging gefühlt viel zu lang. Er ist für mich ein bisschen besser als der erste. Aber auch nicht sonderlich. Deswegen ist bei mir der erste war bei mir eine 5 von 10. Der zweite ist bei mir eine 6 von 10. Wie schaut's bei euch aus, Jürgen? Ich mag ihn auf jeden Fall lieber als den ersten Teil. Weil der erste Teil hatte teilweise irgendwie, wusste nicht so 100% immer mit den Figuren richtig umzugehen. Ja. Und hier im zweiten Teil haben sie halt deutlich besser verstanden, wie die Mutanten funktionieren, auch wenn manche manchmal halt einfach so die ihre Ulti aktivieren können und dann nie wieder. Also den Punkt gebe ich dir. Aber ich mag halt, ich finde, dass der Humor besser ist, ich finde, dass das Zwischenmenschliche ungleich besser funktioniert. Egal zwischen welchen Figuren eigentlich. Die Dialoge sind deutlich besser geschrieben. Also ich habe dem ersten Teil, glaube ich, eine 7 gegeben, dann gebe ich den auf jeden Fall eine 8, weil ich finde, das ist schon eine deutliche Steigerung gewesen zum ersten, auf jeden Fall, was die Figuren und die Schreiber angeht. Okay, Markus? Zwiegespalten. Also ich finde ihn inhaltlich, erzählerisch, von dem, wie es die Helden aufgreift und bearbeitet, besser als den ersten. Ich hatte aber meine Spider-Man-Momente, auch jetzt beim zweiten Mal gucken wieder. Ich bin ja jemand, der generell die Bösewichte mag. Was ich aber nicht mag, ist, es geht um Cerebro. Wir haben den Bösewicht Stryker, ja, der hat was mit Wolverine zu tun. Aber dass man dann erstmal so die Hälfte dieses zu langen Films irgendwie diese Geschichte mit Wolverine und Stryker irgendwie versucht reinzumauscheln, ohne zu viel zu verraten. Aber es geht irgendwie doch um Wolverine und... Ach stimmt, ja, da war noch Cerebro. Machen wir dann mal, wenn Wolverine weg ist. Ja, sag jetzt, oder man hätte viel zu viel auf einmal. Man hätte sich hier auf eine, sag ich mal, Geschichte konzentrieren sollen. Einen Plan, den der Bösewicht verfolgt. Und nicht, ich bin ein Bösewicht mit 50 Plänen, ich zeige euch jetzt 25 davon. Und die mache ich alle gleichzeitig. Ich frage mich, woran ich gescheitert bin. Und es ist halt auch generell manche Logiklücken, die da drin sind, von allein diesen Knight Rider-Gadget-Momenten. Wir sind die X-Men, guck mal, wie cool wir sind. Ja, aber nur für 2 Minuten. Weil ansonsten hättet ihr keine Chance. Ja, wie gesagt, die und dieses mit der Brechstange. Es ist so viel mit der Brechstange in diesem Film passiert. Ja, ja. Mit der Brechstange Dark Phoenix mal einbauen. Mit der Brechstange mal so ein bisschen den Hintergrundplot von Wolverine reinpressen. Mit der Brechstange dann auch noch feststellen, dass auch Charles Xaviers Mutanten nicht gefeit sind, davon böse zu werden. Mit der Brechstange nochmal so rumkriegen, okay, Magneto ist nicht nur ein Radikalist, sondern er ist jetzt auch noch ein Menschenhasser. Es ist mir, ja, sie haben es besser rübergebracht, aber was mein großer Nervpunkt ist, und deswegen gibt es hier auch nur eine 6 von 10, sie haben wieder einen meiner liebsten Bösewichte hier künstlich verbogen. Und es passt einfach nicht zu ihm. Hm. Und künstlich er ist eine halbe Stunde zu lang. Künstlich verbogen, Eric, du Penner. Mieser Joke. Mieser Joke. Komm, ich kann das gleiche Niveau wie der Film. Ja, okay, gut, stimmt. Hast du auch wieder recht. Ja, wie gesagt, das war X-Men 2. Ich bin kein Fan. Jürgen gefällt er und Markus ist witzigerweise auf meiner Seite. Das ist interessant zu beobachten. Mir gefällt der Inhalt von der einen Hauptstory schon besser. Okay. Dennoch danke ich euch beiden, dass ihr hier wart, um mit mir über den zweiten X-Men zu reden. Jederzeit. Immer wieder gern. Beim nächsten Mal geht es um X-Men 3, der letzte Widerstand. Oh boy. Ab da fängt's erst richtig an. Oh boy. Das wer guckt? Ein Spaß. Ha? Wer guckt? Der guckt bad. Oh, das ist so schön. herrlich. Ich freue mich auf jeden Fall. Wie gesagt, danke dir, Siebert. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye. Adieu.